Ich bin Rainer Tiertler, Autor des Buches Das Herz. Und ich möchte euch einige Dinge sagen und erzählen über das Buch. Diese ganze Reise hat begonnen vor etwa 30 Jahren, als ich in einer längeren Zeit des Fastens war. Und mitten in dieser Zeit des Fastens, da plötzlich hat der Herr zu mir gesagt: Rainer, nimm dir Papier, nimm dir Kugelschreiber und sperr dich weg für einen ganzen Tag. Ich werde dir viele Dinge zeigen. Und dann plötzlich kamen Bibelverse über Bibelverse und Phrasen und Worte und ich habe alles niedergeschrieben. Damals hatten wir noch nicht Computerprogramme, mit denen wir die Bibel studierten. Und ich habe alles niedergeschrieben. Am Ende habe ich alles dann aufgeschlagen, die Bibel nachgesehen und alles passte perfekt zusammen. Und ich habe begonnen, mich befassen mit dem Thema das Herz. Ich habe es begonnen, von biblischer Sicht zu studieren. Ich habe jeden einzelnen Bibelvers im Alten sowie im Neuen Testament, im Urtext, also im Griechischen und Hebräischen, nachgeschaut, im Kontext nachgeschaut und durchstudiert. Und es hat mich überrascht, wie viel die Bibel eigentlich über das Herz sagt. Und dann habe ich begonnen, darüber zu lernen und habe das jahrzehntelang in mir brüten lassen. Und jetzt habe ich einfach empfunden, jetzt ist die Zeit gekommen, dass diese Botschaft auch hinausgeht. Und was wir erlebt haben, wie viele Menschenleben verändert wurden, was wir erlebt haben, wie Menschen wirklich transformiert wurden und wie sie eine neue Leidenschaft zu Jesus bekamen, wie sich Dinge in ihrem Leben veränderten, nachdem sich ihr Herz verändert hat. Und die wichtige Sache, die wir auch verstehen müssen, wenn es um das Herz geht, ist, dass die Bibel sagt, aus dem Herz fließen die Ströme des Lebens. Die Quellen des Lebens fließen aus dem Herz. Das heißt, wenn die Quellen unseres Lebens aus dem Herz fließen, müssen wir lernen, auch mit unserem Herz gut umzugehen und aus dem Herzen zu leben. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe in unserer westlichen Welt, Europa ganz besonders stark, aber generell auch in der westlichen Welt, in einer Welt, wo wir so geprägt sind, alles versuchen rational zu ergreifen und rational zu verstehen. In dieser Welt bin ich draufgekommen, dass im Grunde genommen die Leute nie gelernt haben, vom Herzen her zu leben. Viele Menschen haben mit Gott eine Beziehung, die keine Herzensbeziehung ist. Es ist eine Beziehung, die rational ist. Wir verstehen einige Dinge, wir erlernen einige Dinge und wir denken, je mehr wir lernen und je mehr wir verstehen, desto mehr und desto schöner und desto herrlicher wird unsere Reise mit Jesus und mit Gott auch sein. Und dann kommen wir irgendwann zu dem Punkt, wo wir erkennen müssen, dass Gott ein Gott ist, der eine Herz-zu-Herz-Beziehung mit mir haben möchte. Und wenn wir nicht lernen, vom Herzen her zu leben und wenn wir nicht lernen, auch mit Gott eine Herzensbeziehung zu haben, dann kommen wir irgendwann zu einem Knackpunkt, wo wir merken, ich bin ausgebauert, ich bin ausgelaugt, meine Beziehung zu Gott ist eine trockene religiöse Beziehung und ich will nicht mehr. Und viele natürlich kommen dann zu dem Punkt, wo sie niemals sagen, ich will nicht mehr, sondern einfach gute Miene zu bösen Spiel machen und die Routine geht weiter, das Spiel läuft weiter, das christliche Leben trottet einfach so dahin. Innerlich ist eine Sache, äußerlich ist eine andere Sache. Leben nach außen hin eine andere Sache, die in Wirklichkeit in uns abgeht. Und diese Erfahrung habe ich so oft gemacht mit so vielen Menschen in so vielen Gesprächen. Und als diese Menschen begonnen haben zu verstehen, dass eine Herzensbeziehung mit Gott möglich ist, wenn ich lerne vom Herzen her zu leben und wenn ich lerne mit meinem eigenen Herzen auch richtig umzugehen, dann ändert sich plötzlich das alles. Und ich habe Zeugnisse bekommen von Menschen, die gesagt haben, erst vor kurzem hat mir eine Dame gesagt, 20 Jahre lang bin ich Christ, ausgebauert, ausgeleert, trocken, mein Leben kaputt, mein Leben zerstört, Depressionen. Und jetzt habe ich das erfahren und ergriffen, dass ich mit Gott eine Beziehung haben kann, von Herz zu Herz. Und jetzt hat sich mein Leben verändert. Und diese Dame hat mir gesagt, ich habe meine erste Liebe zu Jesus wiederum zurückbekommen. Meine Freunde, der Grund, warum ich auch dieses Buch geschrieben habe, ist, genau Menschen zu dem Punkt hinzubringen, hinzuführen, dass sie erstens lernen, vom Herzen her zu leben, zweitens, dass sie sich die Freiheit geben, sie dürfen vom Herzen her leben und drittens, dass sie lernen, richtig mit dem Herzen umzugehen, dass wir unser Herz wahrhaftig umprogrammieren können, umändern können. Wir sind verantwortlich für den Zustand unseres Herzens. Denk mal an diese Aussage. Niemand ist verantwortlich für den Zustand deines Herzens, nur du. Du bist nicht verantwortlich für das, was Menschen dir angetan haben. Du bist nicht verantwortlich für das, was Menschen dir antun werden. Aber du bist sehr wohl verantwortlich für den Zustand deines Herzens, der oft kommt aufgrund von falschen Reaktionen auf die Dinge, die uns angetan wurden, weil wir nicht verstehen, wie unser Herz funktioniert und wie wir die Fähigkeit haben, sehr wohl Kontrolle über unser Herz zu nehmen und unser Herz zu verändern. Zusätzlich zu diesem Herzbuch, das wir ja jetzt ähnlich nachgedruckt haben. Es war erstaunlich, wie schnell diese Bücher auch vergriffen waren und wie viele, viele, viele wunderbare Zeugnisse wir bekommen haben. Aber zusätzlich zum Herzbuch habe ich auch ein Herzmeditationskit kreiert. Das nenne ich so. Denn ich habe für mich persönlich erkannt und gelernt, das Herz ändert sich durch Meditation. Ich gebe euch ein ganz praktisches Beispiel, okay? Ich war eine Person, die extrem ungeduldig war. Also wirklich sehr, sehr ungeduldig war. Das hat, welchen Grund auch immer. Meine Kindheit war chaotisch, sehr traumatisch, ich habe sexuellen Missbrauch erlebt. Aber ich war eine Person, die einfach nicht viel Geduld hatte mit anderen Menschen. Und ich versuchte das zu ändern. Ich habe gebetet, ich habe gefleht, ich habe gefastet. Ich habe alles getan. Die Liebe ist geduldig, habe ich mir immer wieder gesagt. Aber ich bin nicht, wie schaffe ich das? Und was habe ich mich angestrengt, um eine geduldige Person zu werden? Aber je mehr ich mich anstrengte, desto schlimmer wurde es. Und irgendwann habe ich ergriffen, dass wenn mein Herz es ergreifen kann, dass die Liebe geduldig ist und ich Liebe Gottes in mir habe, daher bin ich geduldig, dann wird sich das in meinem Leben ausdrücken. So habe ich durch Herzmeditationen mich als diesen geduldigen Menschen gesehen, der ich in Jesus Christus ja schon bin, da ich eine neue Schöpfung ist. Und wisst ihr, eine Art und Weise, wie die Ungeduld sich bei mir immer manifestiert hat, wenn meine liebe Frau Debbie, wenn sie ins Einkaufszentrum gehen wollte, die Debbie, die kann stundenlang durchs Einkaufszentrum schlendern, das ist für sie eine Entspannung, eine richtige Erholung. Sie braucht gar kein Geld ausgeben und nichts zu kaufen. Sie schlendert durchs Einkaufszentrum einfach dahin, schaut die Auslagen an, will auch gar nichts kaufen, geht nicht den Wunsch, ich wünschte, ich hätte das. Das ist einfach, das ist halt so. Für mich ist das Einkaufszentrum immer ein Albtraum gewesen. Nur durch die Tür hineingehen, da wurde mir auch physisch übel. Ich mochte Einkaufszentrum nicht. Und wisst ihr, als der Herr zu mir zu reden begonnen hat, dass ich geduldig sein muss mit meiner Frau, auch im Einkaufszentrum, habe ich versucht, blinden Gehorsam zu machen. Okay, ich bin geduldig. Es ging nicht. Aber nachdem ich mein Herz verändert hatte durch die Meditation und ich im Herzen drinnen zuerst eine geduldige Person war und mich so sah, ich war überrascht vom Ergebnis. Ich ging mit ihr das nächste Mal ins Einkaufszentrum und ich hatte eine Geduld, nicht nur Geduld, ich hatte sogar Freude, mit ihr durchs Einkaufszentrum zu schlendern. Das ist nur ein praktisches, reales Beispiel, wie wenn sich unser Herz ändert, dann erleben wir alles das, was Christus für uns am Kreuz erwirkt hat. Darum habe ich auch dieses Herzveränderungskit kreiert. Und wir werden hier einen Link einfügen, wenn ihr Interesse habt, dieses Herzveränderungskit, das sind einfach 21 Audios im Studio aufgenommen, um euch anzuleiten, um euch zu helfen, wie ihr lernen könnt, eine christliche Meditation zu praktizieren, die euer Herz verändert. Meditation, da haben so viele Christen Angst. Warum? Ah, die Meditation, die ist östlich, die ist teuflisch, die ist dämonisch. Aber diese fernöstliche Meditation, da lehrst du dich. Die biblische Meditation, da füllst du dich. Da kreierst du Bilder in deinem Herzen, die Gott dir zugesagt hat. Und da ist ein riesengroßer Unterschied. Ich habe das Wort meditieren im Urtext 78 Mal in der Bibel gefunden. Es ist eine biblische Art und Weise zu meditieren, die wir auch nie gelernt haben. Und von dem her war es mir ein Bedürfnis, euch einfach eine praktische Hilfe zu geben, auch dieses Herzbuch nicht nur zu lesen, was eine sehr gute Sache ist, 100%, und wenn ihr damit zufrieden seid, dann bitte lasst es dabei. Aber für die, die einfach mehr wollen und auch praktisch lernen wollen, wie kann ich meditieren? Das wurde mir nie beigebracht, das habe ich nie gelehrt, haben wir eben diese spezielle Herzveränderungskit geschaffen, wo ihr auch praktisch eine Anleitung, eine Hilfe habt, es zu lernen, um es in eurem Leben zu etablieren. Eins kann ich dir versichern, hätte ich nicht gelernt, mit meinem Herzen richtig umzugehen und hätte ich nicht gelernt, biblische Meditation als Teil meines Lebens zu machen, wäre ich heute nicht hier, wo ich bin. Und schon gar nicht hätten wir Waisenhäuser bauen können in Brasilien. Davon bin ich mir sicher. Herzlichen Dank, meine lieben Freunde, fürs Zuschauen, fürs Anschauen dieses Videos. Viel Spaß und viel Segen. Möget ihr leben, dass das Herz kann so verändert werden, dass du ein erfülltes Leben hast, dass Christus verherrlicht wird und dass all das, was er für uns geplant hat, wir auch erfüllen können. Herzlichen Dank und tschüss. Auf edition-pji.com blätterst du durch die Leseprobe. Das Herz. 21 Tage, die dein Leben verändern.